Kapitel 5 Der Zauberer. Im Jahre 1525 leben drei junge Herren von Adel zusammen mit ihren Hauslehrern in Wittenberg. Sie besuchen hier die Universität. Sie erfahren, dass der König von Bayern in München heiraten soll. Die Hochzeit soll sehr groß und teuer werden. Die Könige vieler Länder kommen. Es gibt nur das Beste und Teuerste zu essen und zu trinken. Ach, warum müssen wir in diesem langweiligen Wittenberg sitzen und können nicht zu dieser herrlichen Feier reisen? Fragen sich die drei jungen Männer, als sie eines Abends bei Faust sitzen. Was es da zu sehen gibt, Könige und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen aus dem ganzen Land. Warum können wir nicht hinfahren? Die Sache ist ihnen aber zu kompliziert. Sie müssen in ein paar Tagen wieder in Wittenberg an der Universität sein und die Reise nach München ist lang. Ach, das ist doch kein Problem, sagt Faust. Ihr zieht euch bitte elegant an und seid morgen früh um 5 in meinem Garten. Die drei können es erst nicht glauben. Doch haben sie Faust schon öfter zaubern sehen. Und pünktlich um 5 stehen sie am nächsten Morgen im Garten hinter Fausts Haus. Er wartet schon auf sie. Seinen großen, schwarzen Mantel hat er auf den Boden gelegt. Setzt euch auf den Mantel, sagt er ihnen. Und noch etwas. Ihr dürft auf der ganzen Reise und vor allem auf dem Fest in München kein Wort sprechen. Sonst bekommen wir Probleme. Große Probleme. Sie setzen sich auf den Mantel. Faust setzt sich nach vorn und sagt leise: Ene mene Belzebu, nach München bring uns jetzt im Nu. Da fliegt der Mantel durch die Luft. Sie sehen die Stadt, dann Felder und andere Städte unter sich, dann nur noch Dunkelheit. 4 Stunden später landen sie in München im Garten der Burg des Königs. Sie stehen auf. Faust legt sich den Mantel um und sie gehen zusammen zum Tor. Der Hofmeister lässt sie hineingehen. Ein zweiter Mann bringt sie zur Burgkapelle. Er fragt, woher sie kommen. Sie antworten nicht. Seltsame Leute, denkt er. Auch nach der Hochzeitszeremonie sagen die 4 kein Wort. Die anderen Gäste sehen sie an und sprechen leise über sie. Aber das stört sie nicht. Um 12 gehen sie zum Mittagessen. Ein Diener trägt das Handwaschbecken herum. Erst wäscht sich Faust die Finger, dann die 3 Barone. Der dritte dankt den Diener. Sehr nett, wirklich. Plötzlich sehen ihn alle an. Der König, die Gäste, die Diener. Faust läuft mit den anderen beiden aus dem Saal. In den Garten, schnell, sagt er ihnen leise. Sie springen auf Fausts Mantel und fliegen fort. Ihr Freund steht jetzt vor dem König. Wer bist du und wie kommst du in die Burg? Er antwortet nicht. Wenn ich jetzt etwas sage, denkt er, gibt es großen Ärger. Meine Eltern, Faust und dieser Zauberflug. Sprich, sonst geht es dir schlecht. Er antwortet nicht. Ins Gefängnis mit ihm. Morgen bringen wir ihn zum Sprechen. Doch noch in derselben Nacht landet Faust vor dem Gefängnis. Soldaten stehen an allen Türen. Faust geht langsam auf sie zu. Was wollen Sie hier? Fragen die Soldaten. Ene mene Belzebu, denkt nicht viel und kommt zur Ruhe. Die Soldaten schlafen ein. Faust nimmt ihnen die Schlüssel ab und geht ins Gefängnis. Bald steht Faust in der Zelle des Adligen. Los, steh auf, wir fliegen. Vor dem Gefängnis setzen sie sich auf den Mantel und fliegen zurück nach Wittenberg. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt den Mund halten, sagt ihm Faust, als sie in seinem Garten landen. Schon am Nachmittag ruft Faust wieder Mephistopheles zu sich. Ich will heute Abend in die Stadt zum Spielen. Gib mir Geld. Hier hast du dein Geld, sagt Mephisto und legt einen kleinen Sack vor Faust auf den Tisch. Aber? Aber was? Fragt Faust. Nun, ehrlich gesagt, wird es mir langsam ein bisschen viel. der Garten, das Haus, Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit Gästen. Und dann brauchst du immer noch Geld. Du hast doch viel von mir gelernt. Da kannst du doch selbst Geld verdienen. Faust will sie schon ärgern. Doch dann denkt er, da hat er eigentlich recht. Wozu habe ich denn die ganze Zauberei gelernt? Um reich und berühmt zu werden. Es ist gut, du kannst gehen, sagt er zu Mephistopheles. Am Abend geht Faust mit seinen Freunden zu einem Juden. Ich brauche 60 Taler. In einem Monat zahle ich sie dir zurück, sagt Faust zu ihm. 60 Taler, das ist viel Geld, antwortet der Jude. Hast du Sicherheiten? Nun, antwortet Faust, machen wir das so. Wenn ich dir in einem Monat nicht das Geld bringe, bekommst du mein rechtes Bein. Dein Bein? Der Jude sieht ihn an. Na gut, dein Bein willst du sicher nicht verlieren. Unterschreibe hier. Faust unterschreibt und der Jude gibt ihm das Geld. Einen Monat später, Faust hat das Geld natürlich nicht zurückgezahlt, steht der Jude mit ein paar Freunden vor Fausts Haustür. Er hat eine Säge in der Hand. Ach ja, das Bein, sagt Faust und bittet die Männer ins Schlafzimmer. Er legt sich aufs Bett. Bitte. Was? Der Jude kann es nicht glauben. Du willst mir das Geld nicht geben, aber dein Bein? Ja, nimm es als Pfand. In ein paar Tagen, wenn ich das Geld habe, gebe ich es dir und du gibst mir das Bein zurück. Und nun mach schnell, ich habe zu tun. Der Jude nimmt die Säge und beginnt seine Arbeit. Faust schreit nicht, er blutet nicht. Er liegt da auf dem Bett und spricht mit Freunden. Nach einer halben Stunde hat der Jude das Bein abgesägt und steckt es in die Tasche. Faust steht auf, nimmt einen Stock und bringt den Juden an die Tür. Also, mein Lieber, wir sehen uns nächste Woche, sagt er. Der Jude hat jetzt Angst. Siehst du, sagt einer seiner Freunde, jetzt hast du ihm das Bein abgesägt. Und wenn er stirbt, dann hängen sie dich auf. Und du trägst das Bein auch noch mit dir herum. Ja, du hast recht, sagt der Jude. Auf der nächsten Brücke lässt er das Bein in den Fluss fallen und geht schnell nach Hause. Doch eine Woche später lässt ihn Faust rufen. Du kannst dir dein Geld holen, aber bring das Bein mit. Der Jude kommt. Faust liegt im Bett. Der Jude muss Faust sagen, dass er das Bein nicht mehr hat. Mein Bein ist weg? Wie soll ich jetzt laufen? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich wusste doch nicht. Schon gut, sagt Faust. Aber dein Geld bekommst du jetzt natürlich nicht wieder. Nein, das ist klar, antwortet der Jude. Faust gibt ihm ein Blatt Papier. Schreib. Die 60 Taler, die ich Faust gegeben habe, will ich nicht zurück. Der Jude schreibt es und setzt dann seine Unterschrift auf das Blatt. Dann geht er nach Hause. Faust liegt da schon nicht mehr im Bett. Auf beiden Beinen steht er mit seinen Freunden im Gasthaus und lacht über den Juden.